Sie haben ja zu Beginn unseres Gespräches die erschreckende Mitteilung gemacht, dass Sie mit diesem Thema eine Dreiviertelstunde Sendezeit abdecken wollen. Glauben Sie ernsthaft, dass jemand eine Dreiviertelstunde mir und Ihnen zuhört? Das können Sie vergessen. Im Fernsehen können wir den Nachweis führen, wie es sozusagen mit dem Aussteigen aus dem... Quote, Quatsch und Qualität. Der deutsche Fernsehmarkt und seine Währung. Ein Feature von Barbara Sichtermann und Simon Brückner. Wieder Eckball für die Dortmunder, die klar das Spiel... Im nächsten Jahr, wenn überall deutsche Höfe stehen. Zehnmal Hochspannung. Hier ist live aus Düsseldorf Bambi 2012. Ob sie als Erfolge verbucht werden können, die Fußballübertragung, die Castingshow, der Tatort oder der Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter, das erfahren die TV-Produzenten und Redakteure am Morgen nach der Ausstrahlung. Sie erfahren es über die Einschaltquoten. Die Quote gibt oder nimmt den Segen fürs Weitermachen. Entspricht sie den Erwartungen oder geht sie gar darüber hinaus, darf der Privatsender die nächste Staffel planen und seine Preise für die Werbeminuten erhöhen. Für 30 Sekunden kann er ab 1.500 Euro im Vorabendprogramm verlangen, 30 bis 60.000 Euro bei attraktiven Shows und bis zu 400.000 bei Events wie einem Fußball-WM-Endspiel. Ist die Quote mies, gibt es auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ein besorgtes Kopfschütteln und für etwaige Fortsetzungen kein grünes Licht. Wir sind in einem Wettbewerb um die Gunst des Publikums. Wenn wir mit sehr schönen Sendungen in der Akzeptanz insgesamt auf 6-7% absacken, dann sind wir erledigt. Fritz Pleitgen, langjähriger WDR-Intendant gegenüber Spiegel Online. Gemessen wird die Quote bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. Geschäftsführer der Sektion Fernsehforschung bei der GfK ist Michael Darko. Im Fernsehen können wir den Nachweis führen, wie es sozusagen mit dem Aussteigen aus dem Programm abläuft. Gerade dann, wenn es um etwas schwierigere Themen geht, dann wissen wir halt, dass nach einer halben Stunde Ende des normal aufmerksamen Sehverhaltens gegeben ist. Und dann steigen Leute auf. Logische redaktionelle Konsequenz daraus. Ihr Leute auf der Reportage- und Dokumentarseite, macht doch bitte aus euren 45-Minuten-Geschichten 30. Ja, aber in drei, das geht gar nicht. Das Thema ist so, kommt, da brauchen wir und wenn nicht, eigentlich müssten wir eine Stunde. Michael Darko kennt seine Pappenheimer. Das Publikum, meint er, ist vergnügungssüchtig und erträgt höchstens 30 Minuten Information. Wahrscheinlich hat er recht. Zwar können auch schwierigere Themen Vergnügen bereiten und länger fesseln und quietschbunte Shows eher nerven, aber in der Regel sind die Zuschauer, die so denken, in der Unterzahl. Und an diesem kniffligen Punkt wird die Quotendebatte kulturkritisch. Es kann nicht sein, sagen die Kulturkritiker, dass auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die einen gesetzlichen Bildungsauftrag haben, nur der Massenzuspruch belohnt wird und die qualitätsvollen Nischen austrocknen. Dass der Quatsch an Raum gewinnt, während die anspruchsvollen Dokumentationen zusammengekürzt werden. Denn die Frage ist ja, was erwarte ich jetzt, wenn ich sage, ich will eben Bildung haben oder Kulturauftrag oder wie man das immer nennen will. Will man ein anspruchsvolles Publikum mit was unterhalten und warum soll man das tun? Wenn, geht es vielleicht darum, Kultur als eine Kommunikation zwischen Leuten, die sich intensiv mit Sachen beschäftigen, zu leben und auch ins Fernsehen zu bringen. Hubertus Siegert ist Dokumentarist und Mitglied in der Deutschen Filmakademie. Er wünscht sich ein anderes Fernsehen. Und intensive Beschäftigung mit Themen ist eben was anderes als Fernsehverhalten und Fernseher anmachen und sich einfach berieseln lassen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Berieseln lassen ist völlig legitim. Es ist nur die Frage, ob man eben so ein An- und Ausschaltverhalten als Werturteil, als ästhetisches Urteil durchgehen lassen will, was sowas wie Kultur herausarbeitet. Und das bezweifle ich sehr. Und in dem Zusammenhang fühle ich mich als anspruchsvoller Zuschauer diskriminiert vom Fernsehen. Zu einem Markt mit der Währung Einschaltquote wurde das Fernsehen erst 1984, als die kommerziellen Sender den öffentlich-rechtlichen Konkurrenz machen durften. Mit dem sogenannten dualen System begann die Schlacht um die Aufmerksamkeit des Publikums. Und das wollte Spaß. Es guckte immer öfter RTL und Sat.1 und strafte ARD und ZDF als langweilige Oberlehrer ab. Zwar wurde den öffentlich-rechtlichen Sendern mit den Gebühren eine Menge Geld in die Kassen gespült, sie hätten sich also keine finanziellen Sorgen machen müssen, aber das taten sie trotzdem. Denn sie fragten sich jetzt, können wir auch weiterhin Gebühren verlangen, wenn unser Publikum schrumpft? Statt ihren Vorteil zu nutzen und mit ihren reichen Mitteln vorzugsweise ihrem Kulturauftrag gerecht zu werden, schielten sie zu den Privaten hinüber, um dort in puncto Spaßfaktor kräftig abzukupfern. Bildungsauftrag hin oder her, erstmal musste das Publikum bei der Stange gehalten werden. Man muss sehen, es gab auch schon vorher eine Art von Konkurrenz zwischen ARD und ZDF. Es gab durchaus auch die Quote und es gab das Ringen um zählbare Erfolge. Aber das war eben nicht existenziell, weil es nicht darauf ankam, etwas besser zu verkaufen, damit man überhaupt überleben konnte. Der Chef des unabhängigen Grimme-Instituts, das die berühmten Fernsehpreise vergibt, Uwe Kammann, kennt das Dilemma. Als die Privaten kamen, da war das eben systembedingt, dass man vom zahlenmäßigen Publikumserfolg lebte und damit hat sich alles fundamental geändert, so sehe ich das. Weil dann auch das politische Entscheidungspublikum gesagt hat, na klar, die sind ja erfolgreich, die anderen fallen da zurück, muss man doch fragen, ist dann noch gerechtfertigt, dass die Gebühren bekommen. Insofern hat das nach und nach eine qualitative Konkurrenz unterminiert und Fernsehen zu einer rein quantitativen Konkurrenz gemacht. In diesem Konkurrenzgerangel wird, wie Dimut Röther schreibt, Chefin des medienkritischen evangelischen Pressedienstes, nur noch in Kategorien des Sportkommentars berichtet. Wer gewinnt und wer verliert? Es kommt aber darauf an, zu qualitativen Kriterien zurückzufinden, also von der Frage, wie erziele ich den größten Marktanteil, hin zu der Frage, wie mache ich gutes Fernsehen. Dafür haben wir nichts anderes als die Debatte. Unter Kritikern, Machern, Zuschauern, in den Feuilletons, den Mediatheken, bei Preisverleihungen und auf Twitter. In dem Maße jedoch, wie die Bedeutung der Zuschauerzahlen für den deutschen Fernsehmarkt wuchs, trat der professionelle Medienjournalismus in vielen Zeitschriften, Fernseh- und Hörfunksendern den Rückzug an. Eine Entwicklung, die auch der oberste Quotenverwalter Michael Darko kritisch sieht. Ich finde nach wie vor, dass es eigentlich einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Medienthemen in Medien bedarf, weil Medien so eine extrem hohe Alltagsbedeutung haben. Und ich finde es so schade, dass mehr und mehr der eigentlich Medienmagazine verschwinden. Das Neue, Relevante und Ureigene an einem Fernsehangebot lässt sich aus Zuschauerzahlen nicht unmittelbar ablesen. Und so etwas wie ein ehernes Gesetz der Quote gibt es auch nicht. Eine von der Kritik bejubelte Serie wie Dominik Grafs Im Angesicht des Verbrechens fällt beim Publikum durch. Und ein vorab für problematisch gehaltener Film wie Unsere Mütter, unsere Väter, der den schuldhaften Verstrickungen junger Deutscher im Zweiten Weltkrieg nachgeht, erzielt Traumquoten. Mit diesem Dreiteiler Unsere Mütter, unsere Väter haben wir auf einer bestimmten Ebene gegen alle Quotenregeln verstoßen. Alexander Bickel ist Redakteur beim ZDF. Er hat das Projekt mitverantwortet. Wir haben eben vermeintlich unbekannte Gesichter besetzt. Wir haben 5 Hauptfiguren erzählt in einer für Primetime-Verhältnisse doch komplexen und anspruchsvollen Dramaturgie. Wir haben ein Thema, was man jetzt im Redakteursdeutsch als düster oder dunkel oder schwierig verschreien könnte, haben wir erzählt. Wir haben eine Zeit erzählt, über die es wirklich schon eine ganze Reihe von Fernsehfilmen gibt. Und all diese Einwände sind in der Reaktion, die wir jetzt auf den Film bekommen haben, auch formuliert worden. Also das heißt, das ist durchaus sozusagen ein legitimer Einwand gewesen oder ein Bedenken, was wir vorher getragen haben. Aber trotzdem ist es so, dass die Mehrzahl der Leute die Machart als neuartig empfunden hat, die Gesichter als authentisch, die komplexe Dramaturgie als anspruchsvoll und irgendwie aber anregend und fesselnd und spannend. Also insofern alles, was man als Rezept hier nennen könnte, kann auch gegen einen verwendet werden. Die einfache Erklärung ist, es war extrem gut gemacht. Das ging mir zumindest dann so. Aber auch das ist ja etwas, was eine lange Geschichte hinter sich hat. Also diese letztlich 7 Jahre, die es gebraucht hat, um von der Idee zu den fertigen Filmen zu kommen, sind natürlich immer auch begleitet gewesen von einer Debatte und auch einer Reflexion und sicher auch einer Hinterfragung. Ja, wird uns das gelingen? Auch Benjamin Benedikt gehört zu den Machern des fiktionalen Kriegsfilms, der über 7 Millionen Zuschauer erreichte. Als Produzent bei der Firma Teamworks konnte Benedikt zusammen mit Nico Hofmann eine Reihe weiterer Quotenhits ins Programm bringen. Den Erfolg von Unsere Mütter, Unsere Väter hat er zwar erhofft, aber er konnte keineswegs damit rechnen. Aber es stand am Anfang in dem Sinne eine Setzung, dass man sagt, wir trauen diesem Thema und wir trauen auch uns in einer differenzierten und damit komplexen und damit schwierigen, aber letztlich, glaube ich, wirklich dann dadurch auch erfolgsträchtigen Art und Weise zu erzählen. Damit ist aber natürlich weder die Arbeit noch die Qualität gesichert. Ja, und das war in der Tat immer wieder ein Angang, das zu machen. Das ist ja das Fatale, auch dieser Weg von der Idee zum fertigen Film. Ich glaube, Woody Allen beschreibt das, wie er immer sagt, er hat die Idee und er denkt, er hat jetzt sozusagen auf dem Niveau von Bergmann und Renoir gepunktet und dann sitzt er im Schneideraum und das ist schon sehr viel tiefer angesiedelt und am Ende sitzt er im Kino und es ist dann doch wieder nur ein Woody Allen, wobei ich würde sagen, es ist dann aber immerhin ein Woody Allen geworden. So, was heißt das schon nur? Greifen wir das Beispiel kurz auf. Woody Allen ist eine Institution des amerikanischen Kinos und kann doch unter den Bedingungen seines liberalen Heimatmarktes nur schwer produzieren. Der Meister arbeitet inzwischen mit Geldern aus Europa, wo Kultur noch subventioniert wird. Trotzdem haben seine Filme durchaus auch kommerziellen Erfolg. Vielleicht kann man es so sagen, Qualität und Quote, das schließt sich keineswegs aus, aber beides zu verbinden geht doch nicht immer. Wer auf jeden Euro schauen muss, wird Anspruch und Experimenten gegenüber stets misstrauisch bleiben und auf Leichtes oder Altbewährtes setzen. Sehen Sie, es war das Missverständnis in vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten, dass sie glaubten, ihr eigener Geschmack müsse auch der der Masse sein. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wir diskutieren aus der Anglerperspektive. Helmut Thoma, ehemaliger Programmchef von RTL. Heute hat sich diese Sicht sogar im deutsch-französischen Kooperationsprojekt Arte durchgesetzt. Vor allem Arte Deutschland versucht sich seit etwa 2007 mit einer Reihe von Programmreformen aus der Kunst- und Kulturecke herauszuretten, wünscht sich mehr Leichtigkeit und ist bemüht, seinen Marktanteil von ca. 0,8 auf möglichst über 1% zu steigern. Dafür werden Sendeplätze für freie Autorenfilme gestrichen, Unterhaltungs- und Serienformate gestärkt und Dokumentarfilme nur noch mit synchronisierter Sprachspur anstatt mit Untertiteln gesendet. Das Argument jedes Mal die Quote. Heute Nachmittag hat die Jury ein letztes Mal getagt. Mit dem Rückpass die Möglichkeit für Wille. Am Abend von Ingo Bruchsheimer. Treffer unmittelbar neben der linken Herzkammer. Ich wollte lediglich eine Schlammschlacht vermeiden. Durch Drohungen. Quote ist ein Wort für den Alltagsgebrauch. Die Profis sprechen von Sehbeteiligung. Wie viele Menschen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Sendung geschaut? Heraus kommt eine absolute Zahl, zum Beispiel 9,31 Millionen. So viele haben am 12. Mai 2013 den Kieler Tatort geguckt. Der Marktanteil dagegen bezieht sich auf den Anteil vom Gesamtpublikum, den ein Sender im Wettrennen mit den übrigen Programmanbietern errungen hat. So kam besagter Tatort beispielsweise auf einen Marktanteil von 27%, auf ein reichliches Viertel von rund 35 Millionen Fernsehzuschauern an diesem Abend. Sehbeteiligungen und Marktanteile werden durch die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, erhoben. Deren Auftraggeber ist die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung. In ihr sind die vier großen Fernsehfamilien zusammengeschlossen, die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten sowie ProSiebenSat.1 und RTL unter Einbeziehung von Vertretern der Werbetreibenden. Ein für Deutschland repräsentatives Panel von 5000 Haushalten mit fast 10.500 Personen teilt täglich das Ein- und Ausschaltverhalten mittels der von der GfK eigens installierten Geräte mit. Die Werte werden gesammelt, entsprechend der realen Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet und hochgerechnet. Es gibt noch manche Zusatzleistungen der findigen Statistiker von Nürnberg, zum Beispiel die Verlaufskurven. Es gibt den ganz klaren Befund der ersten Minute, der ersten 3 Minuten, der ersten 5 Minuten und der ersten 10 Minuten. Das sind sozusagen so die Momente, wo man merkt, bleibt ein Publikum oder nicht. Nach einer Minute, wenn dann schon 500.000 aussteigen, hat man eben ein großes Problem. Aber auch wenn man merkt, dass in den ersten 10 Minuten 1,5 Millionen aussteigen, merkt man, es ist einem nicht gelungen, diese Faszination zu entfalten am Anfang. Solche Verlaufskurven, auf denen sich genau erkennen lässt, an welcher Stelle wie viele Zuschauer ab, auf welche Programme sie umgeschaltet haben, sind für Produzenten wie Benjamin Benedikt besonders wichtig. Was es sonst gibt aus den Quoten, jetzt, das hatten wir auch bei Unsere Mütter, Unsere Väter, gab es zum Beispiel einen Moment, wo wir schon festgestellt haben, dass diese, ja, wie soll man sagen, Härte des Programms beispielsweise zu einem leichten Abfall nochmal geführt hat, gerade beim ersten Teil, in dem Moment, in dem der russische Kommissar erschossen wurde. Ja, also da merkt man richtig, da ist es um so 150.000 Zuschauer runtergegangen. Das war aber auch der einzige Moment. Also ansonsten sind die Quote ja wirklich herausragend. Aber da habe ich das zumindest sozusagen so abgelesen, dass man wirklich in Reaktion auf den Film merkt, es gab da eine gewisse Gruppe von Zuschauern, die sagte, es greift sie offensichtlich zu sehr an und sie sind da aus dem Programm ausgestiegen. Unsere Sorge wäre aber gewesen, dass dann 2 Millionen aussteigen und nicht 100.000. Das Problem beim Filmemachen ist natürlich immer, dass diese Erkenntnisse in dem Sinne im Guten wie im Schlechten zu spät kommen, weil der Film dann damit sozusagen abgeschlossen ist. Und es gibt auch diese schöne Aussage, dass fast jedes Kunstwerk eigentlich nie vollendet, sondern immer nur verlassen wird. Und manchmal würde man dann auch sagen, man geht nochmal ran oder verändert was. Viele Verbesserungsvorschläge für die Quotenerhebung stehen im Raum. So etwa die Forderung, es nicht bei der Quote der Erstausstrahlung zu belassen. Die Zuschauer von Wiederholungssendungen sollten mitgezählt werden. Dann würden unter den jährlichen Top Ten nicht mehr ausschließlich Fußballübertragungen zu finden sein, sondern ebenso Spiel- und Dokumentarfilme, die wieder und wieder ausgestrahlt werden. Ferner gibt es die Forderung, die statistische Grundgesamtheit um Ausländer oder die Gäste im Public Viewing zu erweitern. Schließlich die Idee, technisch zu überprüfen, ob Zuschauer auch wirklich zuschauen oder die Glotze nur nebenbei laufen lassen. Viele dieser Vorschläge, so weiß Michael Darko, wären technisch nur mit viel Geld umzusetzen. Und keiner rührt gern an die magisch anmutende Bedeutung, welche objektivierbaren Messdaten beigelegt wird. Darko plädiert deshalb für einen besonnenen Umgang mit der Fernsehforschung. So warnt er davor, hinter jedem Quotenerfolg ein aufgegangenes Konzept zu wittern. Denn Zusammensetzung und Größe des Publikums schwanken und sind auch von zufälligen Einflüssen abhängig. Biergartenwetter zum Beispiel, nach vielen Regentagen. Für einige der beliebtesten Vermutungen gibt es in Darkos Zahlen keinerlei Beleg. So etwa für die Behauptung, dass immer mehr anspruchsvolle Zuschauer ihr TV-Gerät ganz gern auf dem Sondermüll entsorgten. Oder dass man vorher abschätzen könne, welche Leute welches Format gucken. Bei den, ich nenne es jetzt mal, klassischen Minderheitenprogrammen hat man ja immer so ein gewisses Publikumsgrundrauschen. Wie kommt das zustande? Macher haben dann sehr häufig die Vorstellung, ja, das ist ja mein Stammpublikum, das habe ich da. Das sind immer die Leute, die da bei mir dann so zuschauen. Und dahinter steckt aber tatsächlich etwas ganz anderes, nämlich, dass ich in jedem Publikum, jeder Sendung eine Mischung habe aus Menschen, die sehr gezielt ein solches Programm sehen und dieses auch wiederholt tun oder häufig tun. Und ich habe immer diejenigen, die eher zufällig da reingeraten und die bleiben dann auch komischerweise manchmal ein paar Sekunden mit da drin in diesem Programm. Aber nicht unbedingt, dass die 30 Minuten durchschauen. Also, fast alle Deutschen sehen fern und sind dabei mit ihren Präferenzen schwerlich in Schubladen zu sortieren. Umgekehrt, wenn ich mir die hohen Sehbeteiligungen angucke, dann muss man lernen, dass die halt nicht zustande kommen, weil es dieses Programm ist, das alle Dummen, Blöden und Alten gucken, sondern die hohen Werte kommen immer nur dadurch zustande, dass dann auch diejenigen mit als Zuschauer auftreten, die eigentlich nicht unbedingt die Zielgruppe sind, nämlich die eher besser gebildeten, intellektuelleren, jüngeren und wie auch immer, die kommen dann einfach zusätzlich dazu, weil es attraktive Programme sind, und bringen dann die Werte nach oben. Genauso wird man auch im eigenen Bekanntenkreis darüber überrascht gewesen sein, dass es bei den ersten Big Brother-Staffeln halt nicht nur, ich drücke es jetzt drastisch aus, ein Prollpublikum gegeben hat. Und das mag bei dem berühmten Dschungelcamp genau dasselbe sein, was dort an Effekten dann eintritt. Für Fernsehschaffende hat sich seit dem Urknall von 1984 die Welt, so sieht es Grimme-Institutschef Kammann, fundamental verändert. Mit dem Aufkommen der privaten änderten sich Zuschauerströme, weil auf einmal das zu sehen war, was vorher gar nicht im Angebot war. Also im Grunde der Bahnhofskiosk als ein Teil auf dem Fernsehschirm. Und das war für viele interessant. Die hatten jetzt eine Wahlmöglichkeit, eine Option, konnten umsteigen. Und insofern hat es sich eigentlich ganz selbstverständlich dahin entwickelt, statistische Wahrscheinlichkeit, dass ungefähr Hälfte, Hälfte erst das Publikum bei dem einen oder den anderen waren. Und heute ist sogar der Schwerpunkt noch stärker bei den Privaten. Und ich glaube immer so 40-44% des Publikums durchschnittlich und statistisch gerechnet gucken öffentlich-rechtlich. Also das hat sich einfach so eingependelt. Konnten ARD und ZDF sich ehedem zurücklehnen und im Hochgefühl ihrer nationalen Bedeutung und ihrer guten volkserzieherischen Absichten Programm machen, wurden sie nun plötzlich aufgescheucht und zur Konkurrenz mit Spaßvögeln, Quatschmachern und Sex-and-Crime-Formaten getrieben. Zum Quotenwettbewerb. Und der Gewinner ist? Das Publikum. Es gibt mehr zu sehen, es ist bunter geworden auf dem Bildschirm. Spannung, Ultramodernes und vor allem politisch Inkorrektes, das können die Privaten häufig besser. Sie agieren weniger verdruckst und ohne das kleinste bisschen schlechtes Gewissen. Und der Verlierer ist? Ebenfalls das Publikum. Denn die Währung des Marktes ist eine Messgröße mit dem Index Massengeschmack. Und wenn es dann eben das sehr populäre Programm ist, völlig klar, damit kann man Publikum ködern, wenn man so will. Oder man kann einfach sehen, das sind Interessen, die wir früher als Macher geleugnet haben oder die wir auch nicht bedienen wollten. Das ist ja auch eine aktive Entscheidung. Und die Tendenz war dann auf einmal zeitweilig so, dass auch bei den Öffentlich-Rechtlichen die Quantität stärker gewichtet wurde als die Qualität. Da haben wir gesagt, wir dürfen ja nicht Teile verlieren, wir müssen das Publikum zurückgewinnen. Und dann gab es eben einen Anpassungsprozess in Teilen des Programms. Und das, glaube ich, war ganz fatal. Was sich mit dem dualen System unweigerlich ändern musste, waren die Sehgewohnheiten der Zuschauer. Die Nation mit der Fernbedienung in der Hand passt sich den rascheren Taktzeiten an, die ihr von den Schnittfolgen auf dem Bildschirm vorgegeben werden. Der harte Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Publikums verführt zum Tempo. Ehe ich riskiere, sagt sich der Regisseur eines TV-Movies, dass sich die Zuschauer aus meinem Werk herausseppen, lasse ich ihnen lieber keine Zeit zum Atem holen. Auch wenn sie nur weitergucken, um sich in dem wirren Kaleidoskop zu orientieren, sie bleiben wenigstens dran. Zu den schnellen Schnitten passen die Prinzipien spannungsgeladenen Erzählens, die heute in die Informationsformate hineinregieren. Sie treiben den Einsatz jeder Story zum Maximum. Wenn möglich, soll es um Leben und Tod gehen. So kommt es dann, dass Sendungen, die leisere Töne anschlagen oder sich gar Zeit nehmen, erst ausgestrahlt werden, wenn die Nation schläft. Wenn da mal 30 Sekunden nichts ist, wenn da gar möglicherweise noch ein leeres Bild ist, damit man nachwirken lassen kann, was an Gedanke oder an Gefühl in der Minute davor entwickelt worden ist, da sagt jeder Redakteur, das muss raus, hier schalten die Leute ab. Es stimmt, die Leute schalten ab, aber es sind nicht die Leute, die sich wirklich interessieren, sondern die Leute, die einfach so ein Dauerrauschen auch wirklich brauchen für ihr Lebensgefühl. Und wenn sie es nicht haben, tja. Und ich finde eben, dass es eine Diskriminierung ist der anspruchsvollen Zuschauer, die durchaus einen Film zu schätzen wüssten, der auch mal was zu beobachten hat, der auch mal Stille enthält, die sich wirklich vor den Fernseher setzen und die sehen dann auch wirklich was und die hören auch was von einem Film. Aber es wird ein kleiner Teil sein, nur den quasi immer auszuschließen, halte ich für einen Fehler. Und wenn die Redakteure sagen, ja, sie können sich das ja auf dem Festplattenrekorder jederzeit alles aufzeichnen, was wir um 5 Uhr senden, dann sage ich, ja, dann könnt ihr euer Programm gleich abschaffen, weil dann haben wir nämlich eigentlich schon Video on Demand. Noch findet Hubertus Siegert für seine abendfüllenden Dokumentarfilme beim Fernsehen engagierte Partner, auch wenn es schwerer geworden ist. Experimentierfreude will ich ermutigen. Also macht ruhig Fehler. Wenn ihr keine Fehler macht, lernt ihr nichts. Nicht zu viele Fehler, aber bitte keine Angstkultur. Tom Buro nach seiner Wahl als neuer Intendant des WDR. Wir haben den Redakteur Alexander Bickel, der beim ZDF für Fernsehfilme in der Primetime zuständig ist, gefragt, ob an dem Klischee, dass Leute seines Standes schon vor dem Frühstück auf die Quoten vom Vortag starren, trotzdem etwas dran sei. Er hat ja gesagt, aber dann doch einige Einschränkungen gemacht. Also die Quote an sich ist nur ein Grundnahrungsmittel, wäre jetzt mein Bild dafür. Es gibt genügend andere. Und dazu zählt für mich natürlich, wie sehr gelingt es, ein Thema zu formulieren, was man sich vorgenommen hat in so einer Geschichte. Also wie sehr gelingt es, Erzählweisen nach vorne zu bringen. Und wenn das alles gelingt, wenn man eine Besetzung hat, die man sich gewünscht hat, was auch nicht immer passiert, wenn die Inszenierung so ist, dass man sagt, so einen Film hatten wir noch nicht um die Uhrzeit im Programm, dann ist tatsächlich die Quote letzten Endes eine Größe, die man zurückstellen kann und auch zurückstellen muss. Gleichzeitig, dadurch, dass die Quote alle haben, das ist eine gemeinsame Währung, ist sie eben auch Gesprächsstoff. Schießen erst auf mein Kommando! Karl Lagerfeld, meine Damen und Herren, bitte schön und Platz nehmen. Ich sagte, kümmere dich um die Sachen, von denen du wirklich was verstehst. Wir lieben es, zu singen und zu performen. Wir lieben Frauen und anscheinend lieben die Frauen uns. Die Bayern bekommen jetzt den Freistoß, 6 Meter hinter der Mittellinie. Der Fernsehmarkt ist riesig. Mittlerweile werden dort jährlich rund 13 Milliarden Euro umgesetzt, hauptsächlich Gebühren und Werbeeinnahmen. 2007 waren es 9,7 Milliarden. Noch nie haben so viele Menschen so lange ferngesehen wie heute. Im Durchschnitt fast 4 Stunden pro Tag. Kein Wunder, dass sich auch die Politik für das Medium mit den enormen Reichweiten interessiert. Schließlich war es in den frühen 1980er Jahren ein Anliegen konservativer Politiker, den Fernsehmarkt zu liberalisieren, ihn für private Anbieter zu öffnen. Das Mantra hieß seinerzeit, Angebot und Nachfrage regeln alles am besten. Das duale System wird heute nicht mehr in Frage gestellt. Michael Darko hält unser Fernsehuniversum sogar für die beste aller TV-Welten und erkennt sich aus. Wir haben in Deutschland eines der oder gar das beste, balancierteste Fernsehsystem, das man sich in der Welt überhaupt vorstellen kann. Wir haben eine für eigentlich derzeit alle Marktbeteiligten sehr stabile und wirklich auch ausgewogene Konstellation zwischen öffentlich-rechtlichen Angeboten auf der einen Seite und privaten, kommerziellen Angeboten auf der anderen Seite. Und gerade was dabei auch die Seite Werbemarkt angeht, ist auch eine, ich denke, ausgesprochen gut funktionierende Geschichte. Nun mag es natürlich diejenigen geben, die Belämmerten in diesem Markt sind. Das sind die vielen Kleinen, die nicht richtig auf die Beine kommen. Da muss man sagen, tja. Dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ist in Deutschland von der Verfassung geboten. Er soll zugleich staatsfern und gesellschaftsnah sein. Finanziert wird er deshalb nicht über eine Steuer, sondern direkt von den Bürgern über die Haushaltsabgabe. Damit wird die sogenannte Grundversorgung an Information und Unterhaltung garantiert, wozu nach Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch anspruchsvolle kulturelle Sendungen gehören, die unter den harten Bedingungen des freien Marktes nicht durchsetzbar wären. Hier stellt sich immer wieder die Frage, ob ARD und ZDF nicht vollends auf Werbung verzichten sollten. Sie nutzen diese Einnahmequelle vor 20 Uhr ja auch. Würden die Werbeeinnahmen gestrichen, müssten die Beiträge erhöht werden. Thomas Bellut, ZDF-Intendant. Kritische Internetzeitungen wie netzpolitik.org schlagen außerdem vor, der Nation die großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchive zur freien Verfügung zu überlassen. Das scheitert unter anderem an den Rechten der Autoren. Hier könnte die Politik segensreich eingreifen. Denn sie soll den strukturellen und finanziellen Rahmen für den Rundfunk setzen, sich vor inhaltlichen Eingriffen aber hüten. De facto kümmern sich Politiker lieber um Personalia und geraten dabei in Gefahr, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Nehmen wir den Fall Nikolaus Brender, Chefredakteur des ZDF. Der wurde ja abgesägt von der Politik, damals von Roland Koch. Er sagte, Heute-Journal und Heute verlieren ja so stark an Publikum. Die gehen ja auf einmal zur RTL. Da müsste eigentlich ein ganz anderer ran. War eigentlich gar nicht seine Baustelle, aber es war ein klarer Mechanismus, dass sie sagen, wir erwarten von euch auch Quote, also im Sinne möglichst hoher Zuschauerzahlen. Da wurde gar nicht gefragt, welche Qualität die Nachrichten haben und warum man vielleicht mit Boulevardnachrichten das junge Publikum für sich gewinnen kann, sondern es wurde einfach nur die Zahl genannt. Das war für ihn ausreichend, um zu sagen, ich regiere in eine Anstalt hinein. Wenn die Politik wirklich kulturinteressiert ist, dann würde sie, glaube ich, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem anderen Freiraum versehen und ihm auch wahrscheinlich dann ohne großes Lamento garantieren, dass diese Finanzierung ausreichend ist. dass die insgesamt sehr üppig ist. Das ist ja mit Abstand das bestdotierte Rundfunksystem in der Welt. Das kann man gar nicht bestreiten. Insofern mag ich auch nicht Gejammer von den Anstalten. Aber das mächtige Massenmedium Fernsehen ist verpflichtet, sich keineswegs mit dem Zerfall der Zuschauerschaft in immer kleinere Grüppchen abzufinden. Wenn alle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen, sollen auch alle etwas finden, das sie interessiert. Wir müssen Programme für Mehrheiten und Minderheiten bieten. Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks und Vorsitzender der ARD. Dennoch setzen ARD und ZDF immer öfter auf Spartenkanäle wie 1 Festival oder ZDF Neo, um ihren Kulturauftrag zu erfüllen und neue Publikumsgruppen zu binden. Es muss indessen auch so etwas geben wie eine Integrationsfunktion des Mediums. Damit sind Sendungen gemeint, die alle sehen wollen oder wenigstens breite Mehrheiten, wie zum Beispiel Tagesschau, Tatort, Dschungelcamp oder früher einmal Wetten, dass. Damit ist aber auch die Verantwortung der Programmmacher angesprochen, allen Gruppen in der Gesellschaft gerecht zu werden. Nicht nur denen, die als potente Consumer gelten und nicht nur denen, die mit einem Fernsehen als Lagerfeuer zufrieden sind. Ich finde ein gut ausgewogenes Verhältnis von einem breiten Brot- und Spieleprogramm sozusagen und einem anspruchsvollen Programm, was aber auch noch innerhalb der Hauptaufnahmefähigkeitszeit der Menschen vor Mitternacht liegen muss, ist absolut notwendig. Und wenn die Leute sagen, wir brauchen unsere Kanalbindungen, dann ist es eben notwendig, sich ein bisschen davon freizumachen, denn dieser Weg führt total in den Abgrund, weil wir werden immer dämlicher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden, wenn wir nur auf die Quote schielen. Das ist systematisch einfach eingebaut. Das kann mir auch keiner von den ARD-Leuten das Gegenteil beweisen. Die Quotenfixierung, fürchtet der Dokumentarfilmer Hubertus Siegert, macht ARD und ZDF auf Dauer zu Kopien der Privaten. Ich sehe einfach, dass wenn man sich an dem werbefinanzierten Fernsehen orientiert und mit denen mithalten will, in der Breite und zwar ununterbrochen, dann landet man einfach in dem kulturellen Abseits. Und dann hat man vielleicht immer noch die Quoten, weil man ja auch so viel Geld hat, dass man selbst RTL in den Boden stampfen kann. Aber man hat doch immer noch kein gutes Programm. Und eben auch die Meinungsführer, die Opinion-Leader, die anspruchsvollen Menschen, die gucken kaum noch was. Die gucken sich halt dann ihr geliebtes Schalke an oder ihren geliebten Tatort oder ein, zwei Sachen. Aber die verbinden mit dem Fernsehen überhaupt nichts Kulturelles und für ihr eigenes Leben Bedeutsames mehr. Trotzdem ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Buhlen um die Gunst des Publikums nicht ohne Erfolg. Wir können als ARD immer noch die größte Gemeinschaft für ein Thema interessieren, die in der zersplitterten Medienlandschaft des 21. Jahrhunderts denkbar ist. SWR-Intendant Peter Butgust im Jahre 2008. 2012 stand das ZDF an der Spitze. Erstmals wieder seit 7 Jahren, mit einem Marktanteil von 12,6%. Platz 3 ging an RTL. Der Zuwachs beruht allerdings nicht unwesentlich auf den Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft, der Olympischen Spiele und einiger Champions League-Partien, Inhalte, die auf anderen Kanälen ebenso geguckt worden wären. Polemisch ließe sich zuspitzen, der Zuwachs beruht auf gekauften Quoten. Teuer gekauften Quoten. Allein für die Champions League zahlt das ZDF die geschätzte Summe von 54 Millionen Euro pro Saison. Tobias Schmid, Bereichsleiter für Medienpolitik beim Mitbieter RTL. Es ist faszinierend, wie das ZDF in Zeiten, in denen die Gesellschaft eine kritische Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Gebühren fordert, das Geld mit vollen Händen rauswirft, um etwas anzubieten, was der Zuschauer auf RTL längst hatte. Und zwar ohne einen Cent unserer Gebühren. Doch den Fernsehmachern geht es eben auf beiden Seiten nicht bloß um Masse, sondern um Bedeutung. Sie spüren, dass ihre Kunst erst im Großereignis oder im kultischen Fernsehritual, in einem Programm, das die gesamte Bevölkerung vor dem Bildschirm vereint, ganz zu sich selbst kommt. Ich hoffe, dass es das Programm für die große Menge weiterhin geben wird, weil das auch eine Möglichkeit und eine Chance von Fernsehen ist, viele Menschen zu erreichen und damit auch bei vielen Menschen eine Debatte beispielsweise zu erreichen, ähnlich wie das bei Unsere Mütter, Unsere Väter sicherlich war. Das ist eine Chance, die insbesondere das Fernsehen hat. Diese Zahlen sind ja immer wieder doch erstaunlich, auch wenn man sie mit Kino vergleicht und wenn man sie erst recht mit den Auflagenzahlen von Büchern erreicht, wo dann ein spektakulärer Erfolg halt 1 Million verkaufte Exemplare darstellt und beim Fernsehen eben diese Zahlen so von 7, 8 Millionen erstaunen uns dann selber immer wieder. wenn Sie so wollen, ist das die Utopie des Fernsehens, die aber auch immer wieder eine, wie Sie sagen, einen Kristallisationspunkt finden muss, einen Moment, in dem sich diese Utopie, dass nämlich alle davor sitzen, realisiert. Und zum Glück gelingt das und gelingt es noch, ob es in 10, 15 Jahren noch ist, wenn die Linearität dann vielleicht tatsächlich eher zur Ausnahme geworden ist. Da wird man ganz anders auf diesen Markt sehen. Aber im Moment ist das eine ganz große Qualität des Fernsehens, dass man sagt, es gibt eine Uhrzeit, da bieten wir euch das und das gefällt euch jetzt. Und ob ihr jetzt 99 seid oder ob ihr 20 seid, das ist euer Programm. Das wünschen wir uns natürlich. Das wünschen wir uns im Grunde mit, als eine Redaktion, die sich vorwiegend mit Primetime-Programmen befasst, das wünschen wir uns eigentlich für alle unsere Programme. Eine Idee, die deshalb wichtig ist, weil da komme ich jetzt wieder zum Öffentlich-Rechtlichen, ein gesellschaftlicher Diskurs auch davon abhängt, dass die Leute von denselben Dingen reden. Und dasselbe ist eben nicht nur dasselbe, weil es dasselbe Thema ist, sondern weil es auch derselbe Rahmen ist, in dem ich das wahrnehme. Erleben Sie jetzt das Show-Event des Jahres 2012. Der Bambi 2012 in der Kategorie Pop International geht an. Er sollte sich vorstellen, was Jakob durchmacht. Linearität. Fernsehen nach dem Zeitplan der Programmvorschau. Live von Opas Ohrensessel aus. Wie lange wird es das noch geben? Jetzt, wo man die Sendungen noch Stunden nach der Ausstrahlung auf den Mediatheken im Internet abrufen und per Smartphone in der U-Bahn konsumieren kann. Diese Art des Fernsehkonsums wird nämlich von der Quote noch nicht erfasst. Denn es reicht ja nicht, die Klicks zu zählen. Es muss festgestellt werden, wer, wann, wo und wie lange schaut. Das ist technisch kompliziert. Trotzdem plant die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, zusätzlich eine Online-Quote erheben zu lassen. Michael Darko sieht einem solchen Auftrag ruhig entgegen. In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das ist schon irrsinnig lange her, gab es eine wunderschöne deutsche Erfindung im Hause Grundig. Das war nämlich das Thema Videorekorder. Von einer internationalen Funkausstellung zur nächsten, das wird alles Wahnsinn. Bald wird Fernsehen ganz anders stattfinden, nämlich genauso wie man Zeitungen oder Zeitschriften liest. Die kauft man, wenn sie am Donnerstag erscheinen. Bis man sie gelesen hat, ist aber dann Mittwoch der nächsten Woche erreicht. Also alles schön nacheinander und so wunderbar demokratisch und selbstbestimmt und jeder ist sein Programmdirektor und stellt sich alles das zusammen, plant vorher und macht in seiner Hör zu die Kreuzchen für das, was er aufzeichnen will, wie immer. Der Videorekorder hat aber eine minimalistische Bedeutung gehabt. Also das Vorhandensein von Geräten heißt noch lange nicht, dass man sie entsprechend nutzt. Und so ist das bei diesen Videorekordern gewesen. Und dann kam die große Euphorie, ja, das wird ja jetzt alles digital. Und die Bedienung, die ist ja so einfach. Da braucht man eigentlich sich nur noch davor zu stellen und schon klappt das alles. Also kommt die nächste Revolutionswelle, das war etwa vor 5 Jahren. Und nichts ist passiert. Es ist nichts passiert. Selbst in dem eigentlich deutlich technikaffineren USA muss man auch feststellen, dass die Behauptungen, dass Fernsehen einfach unbedeutend würde, schlichtweg Quatsch sind. Es gibt auch keine wirklich ernsthaften quantitativen Belege dafür. An dieser Positionierung von Fernsehen als Live-Medium hat sich überhaupt nichts geändert. Die Online-Quote wird trotzdem kommen. Denn die kommerziellen Sender werden ihren Druck verstärken. Nur wenn die Werbekunden die Akzeptanz der Programme nachvollziehen können, zahlen sie die hohen Minutenpreise. Und gerade die junge, konsumorientierte Zielgruppe schaut mittlerweile gern Fernsehen im Internet. Auch wenn nicht alles so fix geht, wie die Hersteller von Unterhaltungselektronik glauben machen wollen, der Fernsehmarkt ist in Bewegung. 2012 führte die Abschaltung der analogen Satellitenversorgung zu einer großen Digitalisierungswelle. Damit vergrößerte sich die Reichweite der neuen Sparten- und Pay-TV-Kanäle wie 1 Festival, 13th Street oder RTL Crime. Heute konkurrieren immer mehr Anbieter um die Gunst des Publikums. Und sie wollen wissen, wer da guckt. Was also kommen wird, ist ein weiterer Machtzuwachs der Quote. Die Währung des Fernsehmarktes wird sozusagen immer härter, die Chancen auf hohe Marktanteile hingegen sinken. Uwe Kammann sieht im Erfolg eines Kriegsdramas wie Unsere Mütter, Unsere Väter ein Beispiel dafür, dass es das große Publikum trotz all dieser Entwicklungen noch gibt. Und das zeigt für mich eines, dass man nie und nimmer ein Publikum unterschätzen darf, dass man sozusagen schon im Kopf darauf hindenkt, dass sozusagen ganz Populäre, das Müllhafte, das Ordinäre wird von vornherein einen größeren Erfolg haben. Das, glaube ich, ist der große Irrtum. Das ist die zynische Haltung, die ich selber wiederum sehr verächtlich finde. Mengenmäßiger Erfolg ist schön und gut und zeigt auch, dass ich auch ja oft einen Nerv treffe damit und inhaltliches Interesse wachrufen kann. Aber ich darf es nicht erkaufen, indem ich meine eigene Haltung aufgebe und indem ich zynisch werde und sage, ah, ich weiß ja ganz genau, was die Zutaten dafür sind. Dann bediene ich das einfach so. Das finde ich sehr verwerflich. Und da denke ich, dass der Teil unseres Rundfunksystems, der nicht auf diesen Mengenerfolg unmittelbar angewiesen ist, sich davon ganz frei machen sollte, aber dass er möglichst viele Menschen auch ansprechen will mit seinen Filmen, das finde ich absolut normal und richtig, denn sonst würde man ja auch Aufklärung als eine breite Aufklärung als Anspruch aufgeben und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Relevantes Fernsehen braucht die Qualitätsdebatte, die Reflexion, die Medienseiten in den Zeitungen und es braucht ein vom Quotendruck zumindest fallweise befreites Selbstbewusstsein der Macher. Wenn man denn quasi sich nach dem Publikum richten will, dann wäre es halt sinnvoller hinzugehen, qualitative Zuschauerbefragungen zu machen und dann rauszufinden, ach, die Leute wollen das und das ja eigentlich doch nicht so sehr. Damit findet man aber noch keine neuen Ideen zur Gestaltung von Filmen und Shows und Programmen. Die muss man ja selber haben. Und die, verdammt nochmal, es bleibt uns nichts anderes übrig, dieses Urteil müssen wir selber treffen. Es ist ein Ringen der Expertengemeinschaft untereinander. Gute Sachen werden halt im Feuilleton beachtet, nicht so gute Sachen werden halt nicht so gut beachtet oder werden verrissen. Das heißt, es gibt ja sowas wie einen Diskurs. Und wenn man diesen Diskurs ernst nehmen würde, dann würde man auch den Kern des Begriffs Kultur ernst nehmen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat schon einmal geholfen, die damals noch junge Demokratie in Deutschland zu festigen. Die Aufgabe der nächsten Jahre wird ähnliche Dimensionen haben. Peter Budgust, Intendant des SWR. Quote, Quatsch und Qualität. Der deutsche Fernsehmarkt und seine Währung. Sie hörten ein Feature von Barbara Sichtermann und Simon Brückner. Es sprachen Nicole Bogut, Hüseyin Michael Schirpici und Gerd Daasen. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.